1 Live Infos. Mit Martin Günther und Kerstin Bonn um 10 Uhr. EU-Tag zur Krim-Krise. US-Soldaten bringen Öltanker unter Kontrolle. Und das Wetter, es bleibt grau. Ukraine-Krise. Die EU-Außenminister beraten gerade über die umstrittene Volksabstimmung auf der ukrainischen Halbinsel Krim. Die EU-Außenbeauftragte Ashton bezeichnete die Abstimmung als illegal und forderte ein starkes Signal an Russland. Die Einzelheiten. Die Menschen auf der Krim wollen zu Russland gehören. Laut Wahlleitung haben sich gestern knapp 97% für einen Beitritt zum Nachbarland ausgesprochen. Die EU will eine Abspaltung der Krim von der Ukraine aber nicht hinnehmen. Die Außenminister bereiten deshalb neue Strafen gegen Russland vor, zum Beispiel Einreiseverbote für russische Politiker. Der Osteuropa-Beauftragte der Bundesregierung Erler setzt weiter auf Verhandlungen. Er forderte im ZDF noch einmal, eine internationale Kontaktgruppe zu gründen. Eines gibt es eben in völlig unzureichender Weise, und das sind Gespräche direkt zwischen der Ukraine und Russland. Und so eine Kontaktgruppe wäre eben eine Möglichkeit, damit anzufangen. Trotz der EU-Kritik will die Führung auf der Krim schnell Fakten schaffen. Sie will heute noch offiziell die Aufnahme in die Russische Föderation beantragen. Öltanker, europäische und US-Spezialkräfte haben im Mittelmeer ein Schiff unter Kontrolle gebracht. Nach US-Angaben wurde bei der Aktion vor der Küste von Zypern niemand verletzt. Peter Steffe berichtet. Sowohl Zypern als auch die libysche Regierung sollen die USA um das Eingreifen gebeten haben, hieß es aus dem amerikanischen Verteidigungsministerium. Das Schiff war vergangene Woche im libyschen Verladeterminal El Sidra mit Rohöl gefüllt worden und hatte in einer Nacht- und Nebelaktion den Hafen verlassen. Eine Rebellenmiliz, die im Osten Libyens Pipelines und Ölverladeterminals blockiert, wollte so auf eigene Rechnung das Rohöl losschlagen. Wohin das Schiff mit der Ladung im Wert von 30 Millionen US-Dollar wollte, ist unklar. Smog-Alarm. In Paris halten sich offenbar viele Autofahrer an das Fahrverbot. Im Berufsverkehr gab es in der französischen Hauptstadt heute nur 90 Kilometer Stau, sonst sind es oft 250 Kilometer. Weil die Feinstaubwerte in Paris derzeit noch zu hoch sind, müssen Autos mit ungeraden Kennzeichen heute stehen bleiben. Wenn die Luftverschmutzung nicht ausreichend zurückgeht, gilt das Verbot morgen für gerade Kennzeichen. Ermittlungen. Malaysia sucht weiter nach dem vermissten Flugzeug MH370. An den Einsätzen sind inzwischen 25 Länder beteiligt. Ein Sprecher der malaysischen Polizei sagte, dass nichts ausgeschlossen ist. Wir konzentrieren uns bei den Ermittlungen auf vier Bereiche: Entführung, Sabotage und persönliche sowie psychische Probleme der Menschen an Bord. Das bezieht auch das Bodenpersonal mit ein. Das Flugzeug aus Malaysia war vor 9 Tagen vom Radar verschwunden. Es soll nach dem Verschwinden aber noch stundenlang weitergeflogen sein. An Bord sind 239 Menschen. 1 Live. Sektorwetter. Das ist heute ziemlich grau und im Sauerland kann Regen dabei sein. Richtung Eifel ist es meistens trocken und die Sonne kommt auch mal durch. In Bielefeld und Gronau dazu bis 11 Grad, in Moers und Minden 12, Monheim schafft 13 Grad. Morgen geht es so ähnlich weiter, dann kann es Richtung Münsterland nass werden. Auch der Mittwoch bleibt wechselhaft bei bis zu 16 Grad. Stauschau. A1 Dortmund Richtung Euskirchen zwischen Köln-Niel und Köln-Bocklemünd, Baustelle 3 Kilometer stockend. A1 Köln Richtung Dortmund zwischen Westhofener Kreuz und Schwerte ist ein Unfall passiert, 2 Kilometer stockend. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Leverkusen-Opladen und Leverkusen-Zentrum, 2 Kilometer stockend. A4 Köln Richtung Aachen zwischen Kreuz-Kerpen und Bühr, Baustelle 2 Kilometer Stau, da ist die rechte Spur dicht. A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Wuppertal-Barmen und Katernberg, Baustelle 3 Kilometer stockend. A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Kreuz Neuss West und Bovard, 4 Kilometer Stau an der Baustelle. Da steht ein kaputter LKW auf der Fahrbahn. Und A562 Abzweig Bonn zwischen Kreuz Bonn Ost und Konrad-Adenauer-Brücke, Baustelle, 2 Kilometer Stau. 1 Live. Tina Middendorf. Boah, Montagmorgen, ne? So fühlt sich das heute auch an. Bei mir zumindest. Montagmorgen, als ich heute um 6:30, glaube ich, vom Wecker geweckt wurde, mir so ein Auge aufgemacht. Boah. Das Erste, was aus meinem Mund kam, klang ungefähr so. Mal gucken, ob es in den nächsten 4 Stunden besser wird. Versuch du erstmal mit guter Laune, Sam Smith. Komm. When the summer dew, I felt pressure. Don't wanna see the numbers, I wanna see heaven. You say, could you write a song for me? I say, I'm sorry, I won't do that happily. When I go home,

mich heute und nur auf Arbeit, wa? Geht euch vielleicht auch nicht anders, ey. Oh, montagsmorgens besonders hart und laut dem neuesten Stressreport fühlen sich fast die Hälfte von uns bei der Arbeit sowieso immer gestresster. Deshalb, 1Live-Reporterin Merle Schonvogel, hast du mal für den Tag im Büro verschiedene Runterkomm-Methoden getestet? Oder man könnte nach dem Wochenende auch sagen, Runterbleib-Methoden. Mhm. Aber komm jetzt bitte nicht mit irgend so Entspannungsmusik-Meditationszeug oder sowas. Doch. Eigentlich habe ich genau sowas gemacht. Echt jetzt? Aber das sage ich dir direkt dazu, das hat geklappt. Also ohne Witz, ich habe mich 2 Minuten vor so ein über den Wolken und unter der Wasseroberfläche Bilder gesetzt mit dieser Musik hier. Gott. Plätscher. Wir entspannen uns. Das läuft immer bei meinem Zahnarzt sowas Ähnliches. Deswegen habe ich negative Assoziationen. Und das hat geholfen, oder was? Ich war eingeschlafen dabei. Nee, es hat funktioniert. Ich war ein bisschen müde, okay, danach, aber ich muss ehrlich sagen, auch entspannter. Und danach musste ich sogar so ein bisschen klarkommen und habe mir gesagt, ich bin bei der Arbeit, hallo. Genau, das ist nämlich der Punkt. Ich bin bei der Arbeit und es ist Montagmorgen. Also gut, wir halten fest, Entspannungsmusik hat funktioniert, aber du hast auch noch ein paar andere Sachen getestet und das ackern wir mal hier im Laufe des Vormittags durch in 1Live. Merle Schonvogel kommt in der nächsten Stunde mit einer weiteren Entspannungstechnik wieder zurück. Ah, yeah. So lange bleibt das in mir drin. About this memory, I got this feeling. Question to the leaders for me, ask them what them dealing. She said that the world need a spiritual healing. What about the youth that believe in? Cyberspace tech with the minds, only that them are believing. The elders get bitter, so them stop from teaching. Minds from the youth, then how you are gonna reach him? Tell me how you are gonna reach him. We remembering the past, but if there wasn't no past, just remember, said there wouldn't be no future. So I say it with a cast. Just like a Christ died for the youth, yeah. It's just a moment in time to mesmerize your mind. You better acknowledge the truth, yeah. If your objective is crime, you keep being unkind, then your own weapon will shoot, yeah. When we used to write letters and we never used to send text messages. Happened in the past, now everything change, everybody move fast. And the youth, me see them act like them lost. Everybody wanna be a rebel without a cause. When we could have hands out and a roll down south, everybody could have roll all about. Now the tension's so high, like it won't touch the sky. Them a plan now, but try get you out. Man, I really miss it. The past is them for no life's more than a flask. And the children used to listen to the teacher, now the children, them are gone like them are the teacher of the used to say thank you and good morning. Now not even question to ask. But you can't blame the youth, God, they don't know the truth. There's no one to help them stick to the task. When we used to write letters and we never used to send text messages. When there was no Facebook, no YouTube, never invade the colleges. That technology's a good thing, but many misuse it and cause big damages. The future is so great, you can't forget. Yeah. 1 Live. Tina Middendorf. In the night time, when the world is at its rest, you will find me in the place I know the best. Dance and shout then, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. And we build up castles in the skies and in the sand. Design a whole world, ain't nobody understand. I found myself alive in the palm of your hand. As long as we are flying, Musik in 1 Live von Paul Kalkbrenner, Sky and Sand. Die könnte wohl auch ganz gut gebrauchen. Gerade kam die Meldung, dass Britney Spears also auf der Oscar-Party von Elton John, die veranstaltet er ja jedes Jahr nach der Oscar-Verleihung, eine kleine Panikattacke bekommen hat. Also sie ist da halt so durch die Gegend gelaufen und dann waren das wohl so viele Eindrücke und irgendwie ist sie voll nicht klargekommen und dann hat so eine kleine Panikattacke tatsächlich bekommen. Ich meine, wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, die ist doch den Rummel gewohnt, ja? Oh Gott, so viele Austern. Oh Gott, und da vorne ein ganzes Tablett Champagner. Ah, da ist noch eins. Ich glaube, das sind mir alles zu viel mit den ganzen Hollywood-Stars hier. DiCaprio, da vorne Jennifer Lawrence und Elton John. Geh weg, geh weg, geh weg. Nein, ich möchte nicht unter das Sauerstoffzelt mit den Swarovski-Sternen. What they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over something too, they want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too, that shit was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan. Outside the concert, you didn't have to, but you could have signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man. He's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you 4 hours and you just said no. That's pretty, man. You're like his f***ing idol. He wants to be just like you, man. He likes you more than I do. Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline. The pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you because you tell it. My girlfriend's jealous because I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim. No one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man. I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together, too. The last package I ever send you. Been 6 months and still no word. I don't deserve it. I know you got my last two letters. I wrote the addresses on them perfect. So this is my cassette I'm sending you. I hope you hear it. I'm in the car right now. I'm doing 90 on the freeway. I loved you, Slim. We could have been together. Think about it. You ruined it now. I hope you can't sleep and you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you when you can't breathe without me. See, Slim, shut up, I'm trying to talk. Hey, Slim, that's my girlfriend screaming in the trunk. But I didn't slit her throat, I just tied her up. See, I ain't like you, cause if she suffocates, she'll suffer more. And then she'll die too. Well, gotta go, I'm almost at the bridge now. Oh, I forgot, how am I supposed to send it out? Dear Stan, I meant to write you sooner, but I've just been busy. You said your girlfriend's pregnant now. How far along is she? Look, I'm really flattered you would call your daughter that. And here's an autograph for your brother. I wrote it on the starter cap. I'm sorry I didn't see you with the show. I must have missed you. Don't think I did that intentionally just to diss you. But what's the you said about you like to cut your wrist too? I say that clowning, dog. Come on, how ambitious? You got some issues, Stan. I think you need some counseling to help your from bouncing off the walls when you get down some. And what's the about us meant to be together? That's like it'll make me not want us to meet each other. I really think you and your girlfriend need each other, but maybe you just need to treat her better. I hope you get to read this letter. I just hope it reaches you in time before you hurt yourself. I think that you'll be doing just fine if you relax a little. I'm glad I inspire you, but Stan, why are you so mad? Try to understand that I do want you as a fan. I just don't want you to do some crazy. I seen this one on the news a couple weeks ago that made me sick. Some dude was drunk and drove his car over a bridge and had his girlfriend in the trunk, and she was pregnant with his kid. And in the car they found a tape, but they didn't say who it was to. Come to think about it, his name was... Der März ist gekommen. Die Besser schlagen aus. 1 Live Charts Party. Mit Tobi Schäfer und Jan-Christian Zeller. Ein Tag nach Frühlingsanfang. Spring Break Party. Freitag, 21. März ab 22 Uhr. LWL Industriemuseum Henrichshütte, Hattingen. Tanzt einfach, seht gut aus und votet mit, denn ihr bestimmt an diesem Abend per Voting unsere Charts und damit die Playlist. 1 Live Charts Party. Alle Infos auch im Netz. 1live.de. Stauschau. Halb elf fangen wir zur Abwechslung mal mit der A1 an. Dortmund Richtung Euskirchen zwischen Köln-Niel und Bocklemünd. Baustelle 3 Kilometer stockend. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Duisburg-Wedau und Kreuz-Breitscheid. 4 Kilometer Stau nach einem LKW-Unfall. Da ist die linke Spur gesperrt. A4 Köln Richtung Aachen zwischen Kreuz-Kerpen und Bühr. Baustelle 3 Kilometer stockend. Da ist die rechte Spur dicht. A33 Osnabrück Richtung Bielefeld zwischen Osnabrück-Lüstringen und Fledda. Ein Unfall, 1 Kilometer Stau. Und A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Neushafen und Bowert, eine Baustelle, 5 Kilometer Stau. Außerdem steht da noch ein kaputter LKW rum. 1 Live. Tina Middendorf. Komm hier, komm! Komm! Ich weiß nicht, wie lange der das noch versuchen will. Komm! Das bringt doch nichts. Komm her, komm! Nee. Komm her, komm! Hier, komm her, hier, komm! Steht seit dem Wochenende im Wald. Oh, ist fein. Komm her, komm! Ja, geklappt? Nee, komm. Ach. Mit dem Sonnentanz funktioniert das vielleicht, die Sonne zurückzuholen. Ansonsten, ach, Wetter ist Wetter, komm. We'll be right back. Genauso bleiben. Alles ganz gechillt. Für euch und für mich machen wir uns heute einen sehr entspannten Start in die Woche. Es geht jetzt auch genauso entspannt weiter. London Grammar, die kennt ihr ja mit Strong aus 1 Live. Das war der große Durchbruch für die Band aus England. Da werden sie schon ewig gehypt als die Wahnsinns-Newcomer des letzten Jahres. Strong ist auch bei uns in Deutschland eingeschlagen wie eine Bombe. Von Frau Hanna hat sich noch einen anderen Song vorgeknöpft, den wir euch jetzt gleich spielen, neu für den Sektor, der hier. Ihr merkt schon, der Sound bleibt erhalten. In dem Song geht es tatsächlich darum, wasting my young years. Ja, können wir alle ein Liedchen von singen, wahlweise zu viel für die Uni gepaukt und ein paar zu viele Partys ausgelassen. Oder was Hanna zum Beispiel auch meint, dass man total viel Kohle in seine Ausbildung steckt als junger Mensch und dann nachher, Stichwort Arbeitslosenkrise in Europa, gerade für junge Menschen einfach sowieso ohne Job dasteht. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, warum sie sich fürs Musikmachen entschieden hat. Läuft auf jeden Fall ganz gut. Hier ist die neue Single von London Grammar, Wasting My Young Years in 1 Live. Find it hard to sit with me tonight. I've walked these miles, but I've walked in straight line. You'll never know what it's like to be fine. Doesn't matter. Maybe we are. An den Duft von warmen Croissants, super teurem Stinkekäse und deine schöne Rotwein, das hat geprickelt in meinen Bauchnabel. Ja, ist nicht wirklich so, ne? In Paris im Moment, da ist die Luft sehr, sehr schlecht. Und zwar so, dass die Regierung jetzt Fahrverbote verhängt hat. Da dürfen nur noch Fahrzeuge mit ungeraden Nummern schildern und morgen dann mit geraden Nummern fahren. Außerdem ist die Nutzung von Bussen und Bahnen kostenlos, damit die Leute schön darauf umsteigen. Für 1Live in Paris ist Anne-Christine Heckmann. Anne-Christine, wie war denn das heute Morgen so, der Verkehr in Paris? Ist da tatsächlich deutlich weniger los? Halten sich die Pariser an das Fahrverbot? Naja, die meisten halten sich schon dran. Es war weniger Verkehr als sonst im Berufsverkehr montags und auch weniger Stau, meldet zumindest der Nationale Verkehrsinformationsdienst. 90 Kilometer Stau statt wie sonst montags morgens 200 Kilometer Stau. Das ist ja schon mal ein Erfolg eigentlich für die Regierung und die verkauft das auch so. Und die Smogwerte sind heute auch etwas besser. Und die Regierung hat eben gesagt, sie gucken heute nochmal auf die Luftwerte und entscheiden dann, ob dieses partielle Fahrverbot auch morgen weitergeführt werden soll. Wie wird denn das eigentlich kontrolliert? Also jetzt nicht die Luftwerte, sondern ob die Leute sich auch daran halten, zum Beispiel jetzt heute nur mit den ungeraden Nummernschildern zu fahren? Ja, da gibt es einige Kontrollpunkte im Großraum Paris. Alleine in Paris sind es 60. 850 Polizisten machen nichts anderes, als den ganzen Tag auf die Nummernschilder zu gucken. Und ja, wer dann eben mit dem falschen Nummernschild fährt, der muss mit einer Strafe von mindestens 22 Euro rechnen. Aber es heißt, Polizisten würden auch Einzelfälle berücksichtigen und würden auch mal ein Auge zudrücken. Aber insgesamt wird natürlich schon darauf geachtet, dass heute nur die ungeraden Nummernschilder fahren. Jetzt ist ja der Grund fürs Fahrverbot, hast du gerade schon gesagt, die hohe Konzentration von Feinstaubpartikeln in der Luft. Kann man eigentlich erklären, wie das kommt, dass die gerade im Moment so besonders hoch ist? Naja, einmal ist es die hohe Verkehrsbelastung, die hohe Dichte an Dieselfahrzeugen, auch hier in Paris. Das ist das ganze Jahr über so. Und immer wieder gab es auch diese Höchstwerte. Also immer wieder wurden die Höchstwerte in letzter Zeit überschritten. Jetzt kommt dazu, dass es ein Hochdruckgebiet über Frankreich gibt, also eine schöne Wetterlage, kein Wind. Das heißt, die Partikel stauen sich über Paris. Und dann kommt eben dazu, dass auch in 5 Tagen Kommunalwahlen sind und viele von der Opposition, aber auch Automobilverbände kritisieren, dass die Regierung mit dieser Aktion jetzt auch auf Stimmenfang geht und zeigt, hier, wir sind an der Gesundheit unserer Bürger interessiert. Ja, weil die Luft in Paris so schlecht ist, gibt es da jetzt ein Fahrverbot für die Hälfte aller Fahrzeuge. Heute sind alle mit ungeraden Nummern dran, dürfen benutzt werden, morgen dann mit den geraden. Dazu war das live aus Paris, Anne-Christine Heckmann für 1Live. Update in 1Live. This is So langsam geht es doch bergauf hier mit der Laune. Gleich weiter mit Tayo Cruz und Dynamite vor den Infos. Reklame. Mama hat Pommes mitgebracht. Mmh, Backfritz. Natürlich von Agrarfrost. Die sind so knusprig und lecker. Das sind die besten. Pommes aus besten deutschen Kartoffeln. Das schmeckt man. Backfritz von Agrarfrost. Zahlen können so geil sein. So hört sich nur ein Monsterjob an. Finden auch Sie den Job, der zu Ihnen passt. Jetzt über 40.000 Jobs. Monster.de, das Bessere für mich. Da fliegen sie wieder, die Müllers. Diesmal in die Türkei. Mit Altours kann man sich alles leisten. Mehr Urlaub, mehr Hotelsterne, mehr Blick. Zum Beispiel eine Woche Türkei. 4 Sterne, alles inklusive. Ab 299 Euro. Jetzt buchen. Altours, alles aber günstig. Jetzt wird gebuddelt, gesät, gepflanzt, gehakt, gegossen, gemäht und gemacht. Denn jetzt ist die Zeit für alle Helden des Frühlings. Und alles, was Sie für Ihre Heldentaten brauchen, bekommen Sie bei Thom Baumarkt. Zum Beispiel Holzkohlewagengrill Toronto statt 149,99 nur 99,99. Noch bis Samstag, solange der Vorrat reicht. Thom, der Baumarkt. Stellen Sie sich vor, die großen Entdecker hätten sich wie typische Touristen benommen. Hey, Christopher Columbus, wie war's da drüben? Ach, ich glaube, ich habe die falsche Jahreszeit erwischt. Das Wetter war beschissen. Und außerdem habe ich mir in diesem Nirgendwo die Hacken wund gelaufen. Jetzt bin ich noch ausgepowerter als vorher. Ich fahre erst wieder rüber, wenn da mehr los ist. Thalys weckt die Entdeckerseele in dir. Paris schon ab 35 Euro von Köln, Düsseldorf und vielen anderen Städten. Thalys, willkommen bei uns. Jetzt reservieren auf thalys.com. Ich will Schokolade und Gummibärchen und Leberwurst und Pudding und Cola und... Jetzt mach aber mal einen Punkt. Mach ich doch. Mit Payback. Machen Sie mehr aus Ihrem Einkauf. Die Payback-Karte. Jetzt neu bei Rewe. Rewe. Besser leben. Meine Wohnung habe ich auf eBay Kleinanzeigen gefunden, dem größten Kleinanzeigenmarkt Deutschlands. Jetzt finde ich auch einen Nachmieter dafür. Und zwar ganz einfach. Einfach Wohnungsanzeige aufgeben, einfach nichts dafür bezahlen, einfach den passenden Nachmieter finden. Einfach mal ausprobieren unter ebay-kleinanzeigen.de. eBay Kleinanzeigen. Kostenlos, einfach, lokal. Aus, das Spiel ist aus, der Iveco Daily gewinnt. Endstand, Laufzeit 3, Zinsen 0. Das Sondermodell Super Daily macht auch Sie zum Sieger. Mit 0% Zinsen bei 3 Jahren Laufzeit, plus Motorenupgrade und serienmäßiger Luftfederung. Nur solange der Vorrat reicht. Nähere Infos bei Ihrem teilnehmenden Iveco-Händler oder unter iveco.de. Ob Haus, Wohnung oder Geschäftsräume, kostenlos Mieter finden unter ebay-kleinanzeigen.de. Wenn du ein Big Mac wärst, würdest du einfach das machen, worauf du Lust hast. Du würdest zu schlechter Rockmusik aus den 80ern tanzen, die schönste Frau der Welt finden und ihr sagen, dass du sie dein Leben lang gesucht hast. Und weil der Big Mac total super ist, würde sie das total super von dir finden. Du bist nicht der Big Mac, aber der Big Mac kann ein Teil von dir sein. Für nur 2,99 Euro. Willkommen bei McDonald's. Unverbindliche Preisempfehlung. Was für ein Jubiläum! Das dänische Bettenlager wird 30 und feiert mit gigantischen Angeboten. 7-Zonen-Markenmatratze Jubiläum von Paradies. Jetzt nur 130 Euro. Sie sparen 56%. Oder Ergomax Down Kassettendecke. Jetzt zum halben Preis. Nur 50 Euro. Einfach riesig. Dänisches Bettenlager. Qualität sehr preiswert. I came to dance, dance, dance, dance. I hit the floor cause that's my plans, plans, plans, plans. I'm wearing all my favorite brands, brands, brands, brands. Give me some space for both my hands, hands, hands, hands. You, you, cause it goes on and on and on. Came to move, move, move, move. Get out the way of me and my crew, crew, crew, crew. I'm in the club, so I'm gonna do, do, do, do. Just what the phone came here to do, do, do, do. Yep, yep, cause it goes on and on and on. Live Infos mit Kerstin Bonn und Martin Günther um 11 Uhr. Staatsanwaltschaft gibt Höhnes-Entscheidung bekannt. US-Soldaten stürmen Öltanker im Mittelmeer. Und das Wetter bringt viele Wolken. Höhnes-Urteil. Es bleibt bei 3,5 Jahren Haft. Die Münchner Staatsanwaltschaft hat bekannt gegeben, dass auch sie nicht in Revision geht. Damit muss der ehemalige FC Bayern-Präsident demnächst ins Gefängnis. Höhnes war vergangene Woche wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Auch er hatte überraschend auf Revision verzichtet und das Urteil akzeptiert. Militäreinsatz. US-Soldaten haben im Mittelmeer einen gekaperten Öltanker unter ihre Kontrolle gebracht. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Washington wurde dabei niemand verletzt. Die Einzelheiten. Der Nervenkrieg um die Morning Glory ist vorbei. Letzte Woche hatten libysche Rebellen den Tanker besetzt und ihn mit Öl vollgepumpt, im Wert von $30 Millionen. Die Rebellen wollten das Öl illegal verkaufen und waren damit im Mittelmeer unterwegs. Die libysche Regierung hatte das Schiff verfolgt und mit einer Bombardierung gedroht. Letzte Nacht beendete dann ein Team der amerikanischen Navy SEALs die Entführung. Die Soldaten stürmten den Tanker im Meer südöstlich von Zypern. Nach US-Angaben hatten die Regierungen von Zypern und Libyen den Einsatz angefordert. Hintergrund der Tankerentführung ist ein Machtkampf in Libyen zwischen der Regierung und Rebellengruppen. Die Rebellen haben seit Monaten mehrere Ölhäfen in dem nordafrikanischen Land besetzt. Sie fordern mehr Autonomie für den Osten Libyens. Krimkrise. Politisch kann ich überhaupt nicht verstehen, dass wir 7 Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges anfangen, Grenzen zu korrigieren in Europa. Wo soll das ein Ende finden? Bundesaußenminister Steinmeier hat vor dem Treffen der EU-Außenminister die Abstimmung auf der Krim kritisiert. Er kündigte an, dass die EU entsprechend reagieren wird. Die Minister beraten gerade über weitere Strafen gegen Russland. Das wird die ukrainische Halbinsel jetzt wahrscheinlich aufnehmen. Das Parlament auf der Krim hat heute Morgen dafür gestimmt, so wie gestern auch etwa 97% der Wähler dort. Personalprobleme. An der Spitze der Piratenpartei sind wieder Posten frei. Gestern Abend sind 3 von 7 Mitgliedern des Bundesvorstands zurückgetreten. Sie begründeten das mit internen Querelen und dass sie der Partei die Gelegenheit geben wollen, sich von ihrem politischen Schlingerkurs zu befreien. Um die Posten neu zu besetzen, müssen die Piraten jetzt einen außerordentlichen Parteitag organisieren. 1 Live. Sektorwetter. Auch der Nachmittag bringt Wolken und hier und da noch ein paar Regentropfen. Manchmal gibt es aber auch ein paar außerordentliche Sonnenstrahlen. Die Höchstwerte in Bad Oeynhausen, Soest und Meerbusch bis 12 Grad. Bottrop und Bergheim kommen auf 13. Der Tag morgen wird auch meistens grau. Richtung Münsterland kann es regnen, dazu bis 15 Grad. Am Mittwoch verzieht sich der Regen und dann lockert es auch mal auf. Stauschau. Die A1 Dortmund Richtung Euskirchen zwischen Köln-Niel und Kreuz-Köln-Nord. Baustelle 2 Kilometer stockend. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Duisburg-Wedau und Kreuz-Breitscheid. 3 Kilometer Stau nach einem Lkw-Unfall. Die linke Spur ist gesperrt. A4 Köln Richtung Aachen zwischen Kreuz-Kerpen und Bühr. Baustelle 2 Kilometer Stau, nur eine Spur ist frei. A33 Osnabrück Richtung Bielefeld zwischen Osnabrück-Lüstringen und Fledder. Ein Unfall, 1 Kilometer Stau. A44 Dortmund Richtung Kassel zwischen Unna-Ost und Kreuz-Werl, 2 Kilometer stockend. Und A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Neuishafen und Bobert, 3 Kilometer Stau. Da ist eine Baustelle und außerdem steht ein defekter LKW auf der Fahrbahn. 1 Live. Tina Middendorf. Oh, gleich 2 Mädels im Sektor haben aktuell Probleme mit ihrem Hintern. Constanze hat gerade geschrieben, hallo Tienchen. Tienchen? Ich komme mit meinem Hintern nicht aus dem Bett. Hättest du da was? Und Jasmin hat Probleme am Hintern. Der tut ihr nämlich gerade weh, weil sie gerade von der Impfung vom Arzt kommt. Mädels, wir probieren das jetzt einfach mal mit Clean Bandit. Wenn das nicht funktioniert, dann hätten wir danach noch Rihanna mit Stay, okay? We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Chance, I would take it. It's a shot in the dark, but there's no place I'd rather be. Yeah. Schluss, vorbei. Wir beenden die Sache am Mittwoch in 1 Live. All along it was a fever. A cold sweat, hot-headed believer. I threw my hands in the air and said, show me something. Ayahuasca-Sektor. Klingt wie so ein Häuptlingsgruß, ne? Ayahuasca. Ist auch gar nicht so schlecht von der Richtung her. Ayahuasca ist aber tatsächlich eine traditionelle Droge der Indianer Südamerikas. Und die nennen das natürlich auch nicht Droge, sondern Liane der Geister, Ranke der Seele, der kleine Tod. Ayahuasca. In Deutschland verboten, aber in Kolumbien erlaubt. Und da seit Jahrhunderten genutzt bei religiösen Ritualen und auch zur Heilung von Krankheiten aller Art. Dieser Konsum mit dieser Droge, der wird langsam zum Geschäft. Immer mehr Touristen reisen tatsächlich auch nach Lateinamerika, um an Ayahuasca-Ritualen teilzunehmen. Und einer davon ist 1Live-Reporter Nils Naumann. Nils, wie muss ich mir da so ein Camp vorstellen, wo du da hingereist bist? Ja, das Camp liegt in einem Palmenhain im Dschungel an der Karibikküste. Organisiert wird es von Leuten aus den USA. Das eigentliche Ritual leitet dann ein Schamane aus Kolumbien. Ja, und um da mitzumachen, haben die Leute tatsächlich rund 1.500 Euro bezahlt. Okay, also man fährt da dann hin, um unter Anleitung diese Droge Ayahuasca zu nehmen. Wie genau wirkt denn das? Ja, bei mir hat es nach der Einnahme nur eine halbe Stunde gedauert, dann musste ich mich übergeben. Aber Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, all das gehört zum Ritual. Aha. Es geht da um innere Reinigung, alles Schlechte soll den Körper verlassen. Die Indianer glauben, dass Ayahuasca viele Krankheiten heilen kann. Für sie ist das Gebräu deswegen auch keine Droge, sondern die reden immer von einer Medizin. Aber wissenschaftlich bewiesen ist das natürlich nicht. Okay, dann hast du also erstmal heilenderweise alles rausgekotzt und wie ging es dann weiter? Deine Wahrnehmung verändert sich. Farben, Gerüche, Geräusche, die rituellen Gesänge des Schamanen, die wir jetzt hier gerade im Hintergrund hören, alles wird viel intensiver. Du hast Visionen, siehst Lichtblitze, Farbexplosionen. Es ist eine völlig andere, neue Welt. Das Problem, du kannst das Ganze nicht wirklich kontrollieren. Du erlebst Momente absoluten Glücks und Momente der Todesangst. Es gab einen Zeitpunkt, da habe ich mich gefragt, hört das jemals wieder auf? Komme ich hier jemals wieder raus? Muss ich hier sterben? Ja. Und viele andere, die da mitgemacht haben, die haben das fast genauso wie ich erlebt. Wie lange war das, dieser Rausch? Das geht eine ganze Nacht. Du nimmst es abends und erst morgens kommst du dann so langsam wieder in die wirkliche Welt zurück. Also eine lange Nacht, die du da hinter dich gebracht hast in Kolumbien. Ein Live-Reporter Nils Naumann hat die Droge Ayahuasca, die in Kolumbien erlaubt ist und von Heilenden und Schamanen zur Heilung von Krankheiten und zum Durchführen von Ritualen benutzt wird. Darüber hat er eine 1Live-Reportage gemacht. Ayahuasca zwischen Glücksrausch und Todesangst. Die ganze Reportage könnt ihr euch heute um 23 Uhr hier in 1Live anhören. Und jetzt gibt's Ben Howard. I spent my time watching the spaces that have grown between us, and I cut my mind on second best, all the scars that come with the greenness, and I gave my eyes to the boredom. Still the seabed wouldn't let me in, and I tried my best to embrace the darkness in which I swim. Now walking back down this mountain, the strength of a turning tide, oh, the wind so soft at my skin, yeah, the sun so hot upon my side, all looking out at this happiness, I search for between the sheets, oh, feeling blind, but realize all I was searching for was me, oh, oh. Keep your head low. same. Oh, eyes like wildflowers. Oh, the demons I change. Jahre ist es jetzt schon her, dass Andreas Burani mit dem Song hier Deutschland gerockt hat. Und das ist alles nur in meinem Kopf. Und das ist alles nur in meinem Kopf. Eine bahnbrechende Erkenntnis von Andreas Burani. Und er sagt nach ziemlich langer Pause wieder, hey! So heißt sein neues Album, was Anfang Mai erscheint. Letztes Jahr ist Andreas Burani ins Studio gegangen und hat sich hingesetzt, um ein neues Album zu produzieren. Anfang Mai kommt das raus, heißt Hey. Und wir wollen euch jetzt die erste Single daraus spielen. Auf uns ist ein gute Laune-Ding, ist eine Hymne aufs Leben. Und Andreas Burani, müsst ihr mal drauf achten, er wird stimmlich... da kommt sowas Xavier Naidoo-eskes langsam durch. Aber hört's euch mal an, hier ist Andreas Burani. Er ist zurück mit Hey, seinem neuen Album und der ersten Single daraus. Auf uns. Wer führt uns

Stauschau. Gleich haben wir es 11:30. Vier Staus gerade in NRW. Und zwar eine auf der A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Duisburg-Wedau und Kreuz-Breitscheid. 3 Kilometer Stau, da hat es einen LKW-Unfall gegeben. Die linke Spur ist immer noch gesperrt. A4 Köln Richtung Aachen zwischen Kreuz-Kerpen und Bühr. Baustelle 3 Kilometer stockend, da ist nur eine Spur frei. A44 Dortmund Richtung Kassel zwischen Unna Ost und Kreuz-Werl. 2 Kilometer stockend. Und noch die A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Neuss-Hafen und Bovert. 3 Kilometer Stau, da steht in der Baustelle ein kaputter LKW. 1 Live. Tina Middendorf. Mit Tina Middendorf, hello. I know that we are upside down. So hold your tongue and hear me out. Und Hayley Williams um 11.34 Uhr. 1 Live. Update. Uli Hoeneß muss in den Knast. Jetzt ist es ganz offiziell, auch die Staatsanwaltschaft verzichtet auf eine Revision, legt also keinen Einspruch gegen das Urteil ein. Damit ist dieses Urteil rechtskräftig. 3,5 Jahre wegen Steuerhinterziehung. 1 Live-Reporter Philipp Rost. Norris Hoeneß ja auf freiem Fuß. Wann muss er denn dann in den Knast? Ja, das legt jetzt die Staatsanwaltschaft fest. Die ist nämlich auch für die Vollstreckung des Urteils zuständig. Und das dauert jetzt noch etwa zwei bis drei Wochen. Dann gibt es Post von der Staatsanwaltschaft, in der Uli Hoeneß eine Frist gesetzt wird. Diese Frist beträgt eine Woche. Die Zeit hat er dann, seine Sachen zu packen, und dann geht es in den Knast. Also wenn jetzt alles richtig schnell geht, kann er schon Anfang April sein. Wenn die Staatsanwaltschaft ein bisschen länger braucht, den Brief zu schreiben, dann so spätestens um Ostern rum. Okay, die letzten Tage war ja auch immer die Rede von so einem offenen Vollzug. Also dass Hoeneß tagsüber auf freiem Fuß ist und nur nachts in den Knast muss. Ist das auch möglich? Denkbar ist das, aber nicht sofort. In Bayern sind die Regeln da ein bisschen strenger. Also Hoeneß muss als erstes mal in den Knast. Ob er Freigänger wird, das entscheidet dann der Gefängnisleiter. Es gibt allerdings durchaus gute Argumente dafür, dass er Freigänger werden könnte. Also es besteht wahrscheinlich keine Wiederholungsgefahr. Hoeneß ist auch schon ein bisschen älter, das spielt auch eine Rolle, ist positiv für ihn. Und er ist Ersttäter, also drei Argumente für den offenen Vollzug. Wenn er in den offenen Vollzug kommt, dann darf er tagsüber raus. Aber jetzt nicht zum Vergnügen, sondern das dient dazu, dass er seinen Job weitermachen kann. Und es wird auch penibel darauf geachtet, wann er wieder zurück ist. Also so um 16 Uhr müsste er dann spätestens wieder im Knast sein. Aller spätestens 19 Uhr. Okay, Regeln wie zu Hause. Uli Hoeneß muss in den Knast. Jetzt ist es offiziell, denn auch die Staatsanwaltschaft verzichtet eine Revision. Wie es jetzt für ihn weitergeht, weiß 1Live-Reporter Philipp Rost. Update in 1Live. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. But I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, and stay. Of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Eins Live, Tina Middendorf. Mädchen, wollen wir tanzen gehen? Nimm den Rücken von der Wand. Die Nacht ist jung und du bist schön und ich hab all meinen Mut zusammen. Mädchen, schenk mir noch einen Blick und ich ertrink darin. Und wenn ich auf den Grund ankomm, du weißt ja, wo ich bin. Hey! Nur eins, das vom Herzen kommt und ganz für mich allein. Mädchen, komm, flieg mit mir, lass dich in meinen Himmel fallen. Ich fang dich in mein Wolkenbett, du bist die schönste hier von allen. Durch den Raum, so wie schwerelos. Wenn du siehst, was ich sehe, wäre das groß. Denn oft gibt's nur die eine, nur die erste Chance. Und sag mal, was ist das, was du in deinem Blick hast? Denn deine Augen sprechen auch, wenn du nix sagst. Nenn mir das Schicksal, wer das jetzt Glück macht. Ich flieg in dich hinein, weil dich der Himmel geschickt hat. Es ist dieser Augenblick, fällst, während du in diese Augen blickst. 1000 Meter tief unter der Haut ist alles neu, doch alles vertraut. Lass uns raus hier aus diesem Beton. Um die grauen Wolken, ach, schieb sie davon. Einfach nur weg und nie wieder komm. Nimm meine Hand und wir fliegen davon. Hey! Fühlt sich wie Fliegen an. Ja, tut es. Seit gestern heißt es nämlich wieder. Es ist wieder Formel 1. Gestern gestartet, der große Preis von Australien. Gewonnen hat Nico Rosberg. Tatsächlich etwas überraschend. Sebastian Vettel musste seinen Red Bull abstellen. Also das Auto. Mehr Infos aus der Boxengasse jetzt. 1 Live. Global Guys. Ja, am Sonntag ist ja in Melbourne die Formel 1 wieder losgegangen und Team Guy Cini war natürlich auch am Start. Ja, vor so einem Rennen gibt es natürlich immer noch einiges zu regeln. Die Frau ist zum Beispiel seit Stunden beim Schönheitschirurgen. Immerhin hat sie ihren ersten Einsatz als Botox-Luder. Da kommt sie. Und Frau, wie ist es hier laufen? Robert, super. Der hat gerade Aktionswoche. Einfacher Preis, doppelte Ladung. Sehr gut, Frau. Dann drehe ich jetzt mal eine Testrunde mit dem Boliden. Ja, läuft ganz gut, die Karre. Und nur ein Sitz im Wagen. Das ist das, wovon Familienväter manchmal träumen. Robert, Was flattert denn da für ein hässliches, buntes Hemd an deinem Außenspiegel? Weiß auch nicht, Frau. Ich glaube, ich hab grad versehentlich den Kai Ebel umgenietet. Aber den vermisst eh keiner. Ja, und weil sich leider auch dem Ebel seine Zähne in den Reifen gebohrt haben, ist jetzt Boxenstopp angesagt. Vater, hau rein! Robert, das sind so komische Radmuttern, da passt mein altes Radkreuz nicht. Ich muss mal eben in den Baumarkt. Nicht schlimm, Vater. Hauptsache, wir kriegen den Boxenstopp irgendwann auf unter 4 Stunden. Global Guys. Guys. Auch im Netz. 1Live.de. Standing in line to see the show tonight and there's a light on. Heavy glow. Waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Stick knife, conch up, conch up, hooker. Skin that thing, she's such a little DJ. Get that quick, my street, but not the freeway. Turn that to make a little leeway, beat that nick, but not the way that we play. Dog town, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Für den Sektor. The Neighborhood. 1 Live. All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater. Let's have an adventure. Yours, you and those little highwaisted shorts. to race. The minute that my left hand meets your waist, and then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah. These hearts adore everyone the other beats hardest for. Inside this place is warm, outside is ice to pour. Coming down, one love to mouse, one love, one house. No shirt, no blouse, just us, you find out. Nothing that we don't wanna tell you about. No, no, no, cause it's too cold for you here and now. So let me hold both your hands in the holes, cause it's too cold for you here and now. So let me hold both your hands in the holes of my sweater. Für den Sektor Sweater Weather. Na, Anna aus Münster, wie geht's so? Ja! Das glaube ich nicht! Geil, danke schön. So quietscht nur jemand, der was gewonnen hat hier in 1 Live. Ich bin sauneidisch. Anna wird am Freitag nach Los Angeles fliegen zum ersten Coldplay-Konzert, wo die ihr neues Album vorstellen. Buh! Ich will auch. Ich habe eben schon versucht, bei Anna durchzukommen, weil ich ihr gratulieren wollte. Ich bin ja fair. Hab's nicht geschafft. Ich probiere es gleich nochmal in der nächsten Stunde hier in 1 Live. Gleich noch vor den Infos Jason Derulo. Reklame.